die heute mit dem Flötistenpaar Lukasz Duogosz und Agata Kilia Duogosz beginnt. Die beiden spielen das Konzert für zwei Flöten, Wasser, Element der Unendlichkeit von N.J. Schneider. Thank you. Thank you. Element der Unendlichkeit von N.J. Schneider. Die Solisten in diesem Konzert für zwei Flöten waren Lukas Duogosch und Agata Kilia Duogosch. Das schlesische staatliche Sinfonieorchester spielte unter Leitung von Miroslav Jacek Buaschik. Weiter geht es in diesem Concerto Bavarese mit den Metamorphosen von Ruth Zechlin. Christian Mandial und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 1997 im Herkulessaal der Münchner Residenz mit den Metamorphosen von Ruth Zechlin. Von Peter Michael Hamel folgen jetzt die Stimmen für den Frieden. Thank you. Thank you. Thank you. Stimmen für den Frieden von Peter Michael Hamel im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Wir brachten einen Live-Mitschnitt von 2005 aus dem Karl-Orff-Saal im Münchner Gasteig. Mit Gottfried Schneider Violine, Siegfried Mauser Klavier und dem Via Nova Chor München unter Leitung von Kurt Suttner. Viera Janacekova schrieb die folgenden Bezirzungen für Akkordeon. Interpretin unserer Aufnahme ist Stefanie Schumacher. Thank you. Stefanie Schumacher war das in einer Aufnahme von 2015 mit den Bezirzungen von Viera Janáčková. Nächster Programmpunkt hier im Concerto Bavarese ist die Hommage Française Resonanzen von Paul Engel. Thank you. Thank you. Resonanzen. Hommage française für Bläserquintett und Klavier von Paul Engel. Das war ein Live-Mitschnitt von 2007 aus dem Martinstadl in Zorneding mit Oliver Trindl Klavier, Gustavo Núñez Fagott, Bruno Schneider Horn, Romain Guyot Klarinette, François Leleu Oboe und Benoît Fromanger Flöte. Letzter Programmpunkt dieser Sendung ist die Vocalise für Sopran und Orgel Opus 54 von Richard Heller. Chihome Inoue Heller, Sopran und Annette Wende, Orgel, 2016 in der Kirche St. Peter und Paul in Augsburg-Oberhausen. Mit der Vokalise Opus 54 von Richard Heller.